Das sind unsere Schlagzeilen. Einbruch in Biogasanlage, Sparkasse in Eistrup eröffnet und Steimke unterliegt Bassum. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Morgen findet eine öffentliche Sitzung zum Feuerwehrbedarfsplan statt. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Gasthaus Lindenhof in Hoya. Unter anderem wird darüber gesprochen werden, wie der Brandschutz in der Samtgemeinde in Zukunft aussehen wird. Außerdem wird über die Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Feuerwehr entschieden werden. Am Freitagabend wurde in Eistrup die neue Sparkasse eröffnet. Trotz mancher Kritik der Bewohner sprach sich Vorstand Wolfgang Wilke im Namen der Sparkasse positiv. Auch Bürgermeister Wilhelm Bergmann-Kramer bezeichnete die Arbeit des Nienburger Architekturbüros Dieter Kaminski als Schmuckstück. Der geradlinige Flachdachbau steht nun mitten im Ort an der Bundesstraße gegenüber dem Netto. Zu einem Einbruch in einer Biogasanlage kam es in der Nacht zum Sonntag. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt zur Anlage. Diese befindet sich in der Jenhorster Straße im Ortsteil Höfen bei Uchte. Aus den einzelnen Räumen des Gebäudes entwendeten die Täter unter anderem Werkmaschinen, Werkzeuge und PCs. Der Gesamtschaden beziffert sich auf rund 5.000 Euro. Die Polizei Stolzenau hofft nun auf Zeugen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Tabellenführer der Fußballbezirksliga SVBE Steimke musste am Wochenende die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Gegen den TSV Bassum setzte es trotz einer guten Leistung ein 0:1. Torschütze für den TSV war Tobias Cordes in der 31. Spielminute via Freistoß. Steimkes Coach Martin Finze auf Ursachenforschung. Den Weg in den 16er haben wir teilweise schon gefunden, aber wir sind nicht zu den zwingenden Abschlüssen gekommen. Das ist sicherlich so, was auch schwer ist, wenn natürlich ein Gegner irgendwo mit 10 Leuten im 16er steht. Aber gut, das müssen wir uns ja selber ankreiden. Wenn du keine Tore machst, kannst du auch kein Spiel gewinnen. Mit Steimke in der Tabelle gleichziehen konnte der TuS Sudweye. Mit einem 4:3-Sieg in Neunkirchen stehen beide Teams mit 33 Zählern an der Tabellenspitze. Alle weiteren Spiele wurden aufgrund des Wetters und der damit bedingten Platzsituation abgesagt. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.